und zwischen ihnen ist ein Vorhang, und auf den Höhen sind Männer, die jeden an seinem Merkmal erkennen. Sie rufen den Insassen des Paradiesgartens zu: Friede sei auf euch. Sie sind aber in ihn nicht eingetreten, und sie begehren es doch.